lass uns gehen. Begleite mich auf eine Odyssee. Lila mir scheine in mein Portemonnaie. Coupé AMG und kein VW. Es fühlt sich so gut an hier, dort wo ich steh. Hey, dort wo ich steh. Perfekter Ausblick hier, dort wo ich steh. Hey, dort wo ich steh. Ja, yeah, ich bin ein Mann, fick dein Sexappeal. Ich geh nicht mit dem Trend ein, nein, ich setze ihn. Ich bin MVP, yeah, ohne Fashion Queen. Sitz im Bentley Jeep, Richtung Penthouse Suite. Aus der Karre dringt die Anlage tief. Das ist keine Quanten, das ist Kantenphysik. Die Polizistin lässt die Anzeige weg. Denn mein Fuck der Police heißt, wir landen im Bett. Denn sie steht auf Brustumfang. Sechs Bitches wollen mit mir ficken, ich mache mit, das ist Gruppenzwang. Und sie machen mir auch super fotogen. Alter, halt ich ihnen Türen auf, dann nur damit sie gehen. Weißt du, 1000 Bitches, weil MJ ein Star ist. Und gib mal gar nichts, regelt das sie alles. Doch ich halt zu diesen Groupies Distanz. Ich bin nicht Drake, also ruf mich nicht an. Ruf mich nicht an. Begleite mich auf eine Odyssee. Lila mir scheine in mein Portemonnaie. Coupé AMG, kein VW. Ich tipp die Lines per Mittelfinger ein, yep. Denn egal was ich rap, ich mach Business wie ein Scheich. Ich hab es rap und modetechnisch drauf. Dein Swag. Roll den roten Teppich aus. Cash wie Gatsby, yep. Make fit flat screen, yep. Jackie Chan und Jet Li. Rap Rebel im Tech Team. Die lila Scheine zeigen mir, ich bin nicht farbenblind. Deshalb steh ich auf Lateinamerikanerinnen. Und sie glotzen alle, wenn ich aus dem Wagen steig. Das ist wie Kate Moss, man sieht die Arme bei. Ich hab den besten Job, ich bring Bares rein. Plus Groupies zu ficken, gehört zu meiner Arbeitszeit. Los, die Ästhetik auf den Spiegelbildern. Hier. Verstehst du nur, wenn du Maschinenbau studierst? Der freshste Tamile der Welt. Ich bin nicht Justin, doch liebe mich selbst. Lass uns gehen, begleite mich auf eine Odyssee. Lila mir scheine in mein Portemonnaie. Coupé AMG, kein VW. Aus der Vogelperspektive, gewöhn dich dran, denn dort wo ich steh, kriegst du Hirnangst. Inhalier, gratis Kostprobe, bling, trotz mangelhafter Kopfnote. Es wird jetzt Zeit vorzugehen, lass uns gehen. Ich brauche keine Bonität, denn ich hab lila Scheine in meinem Portemonnaie. Ich nehm dich mit auf eine Odyssee, let's go. Lass uns gehen, begleite mich auf eine Odyssee. Lila mir scheine in